Back, Kamera, warum du jetzt so drauf bist? Ja, weil ich einen Teil gefällt habe. Mit den Kamera, warum du jetzt so drauf bist? Ja, weil ich ein Teil gefällt habe.